Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Umweltfaktoren und Gesundheit. 1. Wie hängen Armut, Essgewohnheiten und Gesundheit zusammen? Für Menschen in Armut ist die ungesunde Ernährung nicht das Allerwichtigste. Ein niedriges Einkommen bringt eindeutig ein höheres Risiko für Übergewicht mit sich. Dementsprechend steigt die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zahlreiche andere Krankheiten. Ärmere Menschen essen weniger Milchprodukte, Frischfleisch und fettarme Fleischerzeugnisse. Arme Kinder essen weniger Vollkornbrot, Obst und Gemüse und greifen häufiger zu Chips. Vollwertiges Essen, darunter Bioprodukte, sind um ein Drittel teurer als billiges und die Gefriertruhe ist in vielen Haushalten immer noch ein Luxus. So kann man nicht gutes Fleisch zu gutem Preis in größeren Mengen kaufen und einfrieren. 2. Welche Umweltfaktoren beeinflussen unsere Gesundheit in der Stadt? Umweltfaktoren wie Lärm, Feinstaub, Wasser und Luftqualität haben einen großen Einfluss darauf. In größeren Städten ist auch mit Lichtverschmutzung zu rechnen. Je größer die Stadt ist, einer desto größeren Lärmbelastung sind ihre Einwohner ausgesetzt. Es gibt tausende Lichtquellen in Großstädten. Dadurch bleibt es dort oft auch nachts hell. Das Kunstlicht hat schädliche Folgen für die Menschen, denn es kann unseren natürlichen Schlafrhythmus verändern. Das größte Umweltproblem ist und bleibt aber der Feinstaub. Die Einatmung von dreckiger Luft verursacht Asthmaanfälle, denn Gase reizen die Atemwege. Maßnahmen für eine saubere Stadtluft könnten zur Gesundheit der Atemwege beitragen. 3. Welche Argumente sprechen gegen die Bio-Lebensmittel? Bioprodukte sind um einiges teurer, das weiß jeder. Für meinen Geldbeutel sind sie einfach zu teuer. Nur Menschen mit hohem Einkommen können sich Bioprodukte leisten. Vielleicht 10% der Ungarn. Der Rest fragt sich, wozu dann diese Biomode gut sein soll. Bio mag trendy sein, in Wirklichkeit kann aber keiner den Unterschied zwischen Bio und herkömmlich schmecken. Zudem kann man einfach nicht so viele Bioprodukte herstellen, dass damit die ganze Weltbevölkerung satt wird. Bio wird deshalb von vielen nichts als Lösung auf unsere Ernährungsprobleme angesehen. Ohne Konservierungsstoffe gehen Bioprodukte schneller kaputt. Obst und Gemüse sind schon nach 2 Tagen verfault. 4. Welche Heilwirkung haben Thermalwasser in Ungarn? Thermalquellen und Thermalwasser sind wertvolle Naturschätze des Landes. Die wohltuende und heilkräftige Wirkung der pannonischen Thermalquellen sind seit dem Altertum bekannt. Darauf basierend entwickelte sich ein blühender Gesundheitstourismus mit Kurhotels und Badeorten in den verschiedenen Regionen Ungarns mit Komfort und medizinischer Versorgung bei gynäkologischen oder rheumatischen Erkrankungen. Außerdem gibt es ein großes Angebot an Mineralwassern. In unserer Stadt haben wir einen Thermalbrunnen mit schwefelhaltigem Wasser von 45 Grad, das zwar furchtbar stinkt, aber gut für Nieren- und Lebererkrankungen sein soll. 5. Was sind die Ursachen für psychische Krankheiten? Die häufigsten psychischen Krankheiten unserer Zeit sind Depressionen. Ursachen für diese Erkrankungen sind Einsamkeit oder das Nachlassen von körperlichen oder geistigen Leistungen. Das Risiko, eine Depression zu entwickeln, steigt mit zunehmendem Alter. Problematisch ist dabei, dass Angehörige diese Leiden oft nicht ernst nehmen. Die Besprechung und Behandlung von Depressionen sind in jedem Alter wichtig. Eine Psychotherapie ist in den meisten Fällen erfolgsversprechend. So können depressive Patienten Angst und Trauer gegen Glück und Zufriedenheit eintauschen. Dies geht aber nur, wenn sich der Patient bereit erklärt, sich dieser Therapie zu unterziehen.